E. Übung 2. Freiwillig und ehrenamtlich. 2a. Hella macht in 2 Monaten Abitur und möchte dann ein freiwilliges soziales Jahr machen. Sie muss jedoch erst ihren Vater überzeugen, der möchte, dass sie gleich mit ihrem Studium beginnt. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken. Na, Hella, hast du schon die Bewerbungen für deinen Studienplatz weggeschickt? Nein, Papa, du weißt doch, dass ich erst ein freiwilliges soziales Jahr machen möchte. Hängst du immer noch an dem Unsinn? Du möchtest wirklich ein ganzes Jahr wegwerfen, in dem du noch nicht einmal etwas verdienst, außer ein paar Euro Taschengeld? Bei den meisten Stellen sind Unterkunft und Verpflegung frei, da genügt mir ein Taschengeld absolut. Und ich kann in dieser Zeit eine ganze Menge Erfahrungen sammeln. Endlich auch mal praktische Erfahrungen, nicht immer nur Theorie, Theorie, Theorie. Das kommt dann in der Uni wieder früh genug. Und das mit den Erfahrungen kommt im Berufsleben früh genug, Hella. Stell dir mal vor, du beginnst gleich mit deinem Jurastudium und schließt es gut ab. Dann bist du eine der jüngsten Rechtsanwältinnen in der Stadt, wenn du bei mir in der Kanzlei anfängst. Genau das ist es ja, Papa. Ich will mir darüber klar werden, ob ich wirklich Jura studieren möchte. Und dazu muss ich auch andere Bereiche kennenlernen. Sozialarbeit leisten oder etwas im kulturellen Bereich machen. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Sozialarbeit, das schaffst du doch nie. Möchtest du dich wirklich den ganzen Tag um kranke, alte oder behinderte Menschen kümmern? Das will ich sehen. Wann soll ich denn ausprobieren, ob ich so etwas kann? Wenn nicht jetzt? Ich muss doch entdecken, wo meine Möglichkeiten und meine Grenzen liegen. Aber du bist umso besser im Wettbewerb, wenn man in deinem Lebenslauf sieht, dass du gleich nach der Schule studiert hast und keinen Leerlauf dazwischen hattest. Papa, das war vielleicht früher so, aber heute ist das anders. Es wird von Arbeitgebern gern gesehen, wenn man sich sozial engagiert und sogar ehrenamtlich etwas für die Gesellschaft tut. Und auch, wenn man Kenntnisse auf verschiedenen Gebieten hat. Außerdem ist das kein Leerlauf. Man kann auch woanders etwas Sinnvolles lernen, nicht nur in der Schule und an der Universität. Na, ich sehe schon, mit dir kann man nicht vernünftig reden. Mach doch, was du willst. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Aber beschwer dich später nicht, wenn du keine große Karriere machst. Nein, nein, Papa. Keine Sorge.